Diese gefährdete Welt, sie ist kein guter Ort. Ich lebe für mich alleine, was zu ändern hab ich nicht vor. Alle Menschen kotzen mich an, die Gesellschaft macht mich krank. Und am Ende immer das Gleiche mit dem Kopf durch die Wand. Sie nennt dich Bruder, doch in Wahrheit sind sie Schlangen. Falsche Menschen erkennt man gut an ihrem ekelhaften Gestank. Der Teufel bittet zum Tanz, er bringt dich um deinen Verstand. Die Tage kurz, die Nächte lang, euer Rap ist mir zu sanft. Meine Stimme verkündet den Weltuntergang. Die Apokalypse beginnt für euch, wenn der Mond am Himmel steht. Du Opfer, krieche das Loch, aus dem du rausgekrochen bist. Das Böse in deinem Genick, ein Dämon hat mich in seinem Griff. Meine Zeilen sind das Gift, das sich in die Venen drückt. Ob normal oder verrückt, von dem Pfad der Dunkelheit gibt es auf Ewigkeit zurück. Kein Zurück, kein Zurück. Gibt es auf Ewigkeit zurück. Kein Zurück. Ich nehme mir dein Schädel und zerdrück ihn, bis er platzt. Meine Seele voller Hass, die Augen feuerrot und der Körper in Besitz eines grausamen Dämons. Sein Hunger etwas groß, der Hunger nach dem Tod. Leben oder sterben, sterben um zu leben. Die Vernichtung aller Menschen bleibt mein einziges Bestreben. Ewige Finsternis über den Planeten. Mach dich bereit, deinem Schöpfer zu begegnen. Wähle deine Worte, die du ihm entgegenbringst. Im Angesicht des Todes, wenn du um den Atem ringst, verschwindet das Licht und es folgt endlose Schwarze. Erloschen ist die Flamme einer Wahrheit.